keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they... Und es geht herzlich willkommen, die Haze-Übernahme hat soeben begonnen. Und ich red nicht von Knollen, obwohl ich drehe in der untergehenden Sonne. Ich geh in die Vollen, übernehm die Kontrolle, denn ich lebe die Straßen und ich seh, was sie wollen. Jeder Gegner ist willkommen, ihr seid blind, was das angeht. Seid still, wenn ich spitte und es kill in einem One Day. Wer Skills hören will, kann jetzt Platz nehmen. Ich mach die Scheiße lange schon, ich bin keine 18. King in der Stadt, alle zivilen als Bratte. Bratte, man beseitigt Feinde, die sich nicht in Acht nehmen. Wir gehen lieber ein paar Dinger in der Nacht drehen, als wie die ganzen Kiddies, die auf Pillen in die Clubs gehen. Schwachsinn, ihr Freund, ich helfe als Bratti. Hase, Boogie Down, Welfen bis Matti. Nimm mein Zug, wie geil es schmeckt. Karlsruher Schule, guter Fuffi 1-6. Das Öle geht beim Jugo und beim Furchenstein Flex. Karlsruher Schule, du willst wirklich keinen Stress. Nimm mein Zug, wie geil es schmeckt. Karlsruher Schule, guter Fuffi 1-6. Das Öle geht beim Jugo und beim Furchenstein Flex. Karlsruher Schule, du willst wirklich keinen Stress. Von Leid durchdrängt das Herz, doch die Zeit nimmt dir den Schmerz. Hey, ich bin bereit dafür, ich mein die Scheiße ernst. Ich schreibe meine Verse, ich hab einiges gelernt. Es ist ein ausgewählter Kreis, der mich begleitet und mich stärkt. Bestparizza, deshalb heißt es, gibt es her. Geklärt, es ist ganz einfach, ich bin pleite, ich bin mehr. Und dann ab zu Barbarossa, voll getankt und Jakob fährt. Die Stadt schafft ihre Krallen, lass ich treibe vom Verkehr. Merkst du was? Torba für Torba, Gorbatschow Gorka. Gib mir Vollstone, drück der Torba. Deckung hoch, sonst riecht ne Bomba. Der Beat ist der Tatort, mein Flow ist der Mordfall. Raus in jede City, jedes Dorf, jede Vorstadt. Deutsche oder Kanadier, ob sie Porsche oder Ford fahren. Bordstein und Dampf in der Gully, Mike check. Karlsruher Schule heißt Plus in mein Jack. Nimm mein Zug, wie geil's schmeckt. Karlsruher Schule, guter Fuffi 1-6. Das Öle geht beim Jugo und beim Furchenstein Flex. Karlsruher Schule, du willst wirklich keinen Stress. Nimm mein Zug, wie geil's schmeckt. Karlsruher Schule, guter Fuffi 1-6. Das Öle geht beim Jugo und beim Furchenstein Flex. Karlsruher Schule, du willst wirklich keinen Stress. official adventures of... Ratte kommt in die Gegend hinter Aral Sippe Sky. Sie zieht und sie zieht, ja sie macht mein Sippi High, ohne Scheiß. Ich rauch Haze jeden Abend, Baby, gibt der Stress an ihr. Taser in die Magengegend, lass mal Bares zählen. Mit den Jungs aus der Unterschicht, was für High Class, ich sauf mich im Bunker dicht. Bratte Ello packt das Haschisch ab, super Skunk, fabelhaft. Trainer K, Adidas, fick den Start. Und wenn der High Kick unerwartet kommt, trifft dein Kopf auf Beton, all die Hoffnung umsonst. Digga, mach ihn nicht auf maskulin nach vier Nasen Koks. Sonst gehen Kanaks auf dich mit paar Bierflaschen los. Dieses Weed macht K.O., lauf verplant durch die Stadt. Kein Cent in der Tasche, trotzdem such ich Schmack, dieser Text nicht von mir. Das war der Seven Oaks. Hör auf zu bellen, Bro, ich beiße, ich bin broke, Bratte, Bro. Nach dem Blues wird die Karlsruher Schule gedroppt. Pap, pap, die Loop kriegt zwei Kugeln im Kopf. Boogeyman Rap, es wird gruselig am Block, Digga Boo. Ich bin cool, du bist cool mit dem Kopf. Wieso tun diese Schmock so, als kennen sie sich aus? Wollen betteln, doch sie haben ihren Text von mir geklaut. Nicht mal eine Runde gibt es für euch lächerlichen Lauf. Ich ritt mal vor dem Battle deine Kette und dann schau. Ihr seid Clowns, Pappnase, wenn ihr rappt, lach ich euch aus. Und wenn ich rappe, müsst ihr heulen, denn ihr hättet erst gern auch drauf. Kann das auf das Beat verdienen, mehr als mancher glaubt. Keine Riester-Rente, nein, bei tiefster Kälte geht es raus. Egal ob Männer oder Frauen, jeder raucht dieses Haze unverkennbar, denn am Ende zahlt sich's aus. Die Hände werden blau, trotzdem knall ich dir ein Tocker. Hase mit dem Schocker, was sie machen, mach ich locker. Po kraju čuju se sirene, tiru, tiru.